Ja, bevor wir dann jetzt zum Ende kommen, habe ich dann noch mal eben eine schnippische Frage. Ich wollte die Xenia nämlich gerade fragen, wie sie diesen Wahlprogrammpunkt in Einklang mit der Erbschaftssteuer bringt. Und das liegt daran, dass wir alle ein klein wenig nicht aufgepasst haben. Vergesst das mit dem 114. Der richtige Antrag ist nämlich nicht die 114, sondern die 109. Um es noch mal zusammenzufassen, sprechen wir also von den Anträgen PA 110 bis 113 und jetzt hat Xenia gerade noch über den PA 109 berichtet. Ist das so richtig? Ganz genau, da habe ich mich wohl ein bisschen verzählt. Genau, ich meinte natürlich das persönliche Budget als einer der Teilpunkte von PA 109. Und dann würde ich gerade vielleicht noch kurz die anderen Punkte von 109 vorstellen. Dann mach das doch bitte. Genau, und zwar befasst sich 109 halt grundlegend mit den Rechten von Patienten beziehungsweise von eben Menschen mit psychischen Störungen, denn sie nur als Patient zu sehen, ist ja eben auch komplett einseitig. Und um aber eben auf den Punkt von Patientenrechte zu sprechen zu kommen, sind da eben uns noch als AG ein paar Punkte sehr wichtig, nämlich einerseits der freie Zugang zu Patientenakten. Das ist auch in beispielsweise auf chirurgischen Stationen komplett eine Selbstverständlichkeit, dass man nach einer Blinddarm-OP dann selbst auch den OP-Bericht bekommt und lesen darf. Das ist auch durch das Patientenrechtegesetz komplett jedem Patienten sichergestellt. Aber, und jetzt kommt das Aber, außer es sprechen therapeutische Gründe dagegen. Und das wird meistens so ausgelegt, dass jegliche psychische Störung als therapeutischer Grund gegen Akteneinsicht gewertet wird. Das bedeutet, dass wenn man irgendwie als Mensch zu einem Psychiater geht und dieser Psychiater schreibt dann einen Arztbrief an den Hausarzt, man selbst nicht lesen darf, was der Psychiater an den jeweiligen Hausarzt geschrieben hat. Und das widerspricht so ein bisschen in unseren Augen gegen, ja, das Persönlichkeitsrecht, eben Zugriff auf die Informationen, die über einen existieren, vor allem die im Rahmen des Behandlungsprozesses über einen angelegt wurden, Einblick zu nehmen. Und deswegen fordern wir, dass jeder, auch ein psychiatrischer Patient, komplett Einblick in seine Unterlagen haben darf, auch wenn Und bei psychiatrischen Patienten wir eben doch die Einschränkung sehen, dass das teilweise nicht zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt stattfinden sollte, sondern in einem geschützten Rahmen. Sprich, dass man dann den Menschen nicht komplett gleich so mit der Diagnose und allen Notizen, die sich der Arzt zu diesem Patienten gemacht hat, konfrontiert, sondern dass man eben bei vor allem sensibleren Fragestellungen der Arzt sich eben die Zeit nimmt, sich mit dem Patienten zusammenzusetzen und die Informationen langsam und behutsam mit dem Patienten durchzusprechen, damit der keinen Schock bekommt. Was eben auch quasi, wo wir auch ein bisschen eine Veränderung des gängigen Prozederes fordern, ist, was Qualität in der Diagnostik angeht. Und zwar ist ja die Sache bei psychischen Störungen so, dass sie teilweise etwas schwerer zu diagnostizieren sind als, um auf ein Beispiel von vorhin zurückzukommen, die Blinddarmentzündung. Bei der Blinddarmentzündung gibt es eben ein paar handfeste Kriterien, an denen kann man festmachen, okay, Blinddarm ist entzündet, es liegt eine Blinddarmentzündung vor. Bei psychischen Störungen fällt diese Einschätzung, okay, ab wann ist es schon eine psychische Störung, welche genau ist es, ist alles so ein bisschen mehr mit Grauzonen behaftet. Und aktuell ist es leider so, dass es oft gehandhabt wird, dass ein Arzt nach 20 Minuten Gespräch mit einem Patienten schon die fertige Diagnose aufschreibt. Und da fordern wir eben auch die Erarbeitung von Leitlinien, um diese sich dann auch die Fachgesellschaften, also die Menschen, die es dann eben betrifft in ihrem Arbeitsleben, aber dass diese Fachgesellschaften entsprechend Leitlinien erarbeiten, die sicherstellen, dass damit eine psychiatrische Diagnose gestellt wird, sich der Arzt ein Mindestmaß an Zeit mit dem Patienten genommen hat, vielleicht auch ein paar standardisierte Tests mit diesem gemacht hat, damit auch eben sichergestellt wird, dass wenn eine psychiatrische Diagnose gestellt wird, da auch eine entsprechende Sorgfalt dahinter steht. Ja, und schließlich der letzte Punkt in diesem Antrag 109, jetzt habe ich ja die richtige Nummer, ist der weniger bürokratische Hürden für Patienten. Und dieser besagt letzten Endes, dass jemand mit einer psychischen Störung das Anrecht darauf hat, Hilfe von einem Sozialarbeiter zu bekommen, um einerseits Details seiner Therapie zu klären, andererseits auch noch in anderen Lebensbereichen, in denen ihm ein Sozialarbeiter weiterhelfen kann, Hilfe zu bekommen. Oder wie das dann in der Praxis aussehen würde, ist eben so, dass aktuell jemand, der eben beispielsweise eine Depression hat und diagnostiziert bekommt, dann erstmal selber noch den Spaß hat, teilweise sich mit seiner Krankenkasse rumzuschlagen, dass er die Therapie genehmigt bekommt, dass er sich mit seinem Arbeitgeber teilweise rumschlagen muss, weil dieser dann ankommt, wieso denn er so lange krankgeschrieben ist und was das soll. Und dieser Mensch schon komplett von seiner Depression, ich sag mal, gebeutelt und im Antrieb eingeschränkt, dann noch zusätzliche Probleme hat, um die er sich kümmern muss. Wie gesagt, das Gerenne zur Krankenkasse, das Kümmern um Nachfolgerezepte. Und da wir aber den Ansatz haben, sowohl innerhalb der AG als auch grundsätzlich in der Medizin, dass man erstmal versuchen sollte, Sachen ambulant zu behandeln, sprich wo der Patient eigentlich noch in seinem normalen Lebensumfeld bleibt und nur wenn es gar nicht anders geht, dass er in die Klinik kommt, dieser Mensch aber andererseits in der Situation schon eine Hilfestellung braucht, wäre das genau der Punkt, wo Hilfe durch einen Sozialarbeiter richtig und angemessen wäre. Ja, ich muss jetzt einfach mal sagen, für einen Laien nach ungefähr einer Dreiviertelstunde, muss ich sagen, war das sowohl informativ als auch unterhaltsam für mich und ich hoffe für den Zuhörer ebenso. Und da würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Und Friedhelm, vielen, vielen Dank. Xenia, auch danke an dich, dass du es uns auf dem Bundesparteitag mit der Entscheidung ein bisschen leichter machst. Ja, und ich darf vielleicht noch einen kleinen Hauch Zusammenfassung machen, denn wir hoffen jetzt sehr, sehr stark darauf, dass wir auf dem Bundesparteitag damit auch durchkommen mit diesen Anträgen, um damit auch endlich ein Ende dem zu setzen, das immer von uns erzählt würde, wir hätten gar kein Parteiprogramm und wir hätten keine Inhalte. Wir haben hier etwas vorgelegt, nach sehr, sehr langer Arbeit, was mit den 5 Anträgen eigentlich ein richtig rundes, komplettes Paket ist. Wobei 110 als Präambel das Ganze in den Kontext der Inklusion stellt, 111 setzt die Aufklärung an die erste Stelle, 112 gibt konkrete Anregungen und Vorstellungen, wie die Versorgungsstruktur aussehen soll. 113 kümmert sich um die Arbeitsmarktpolitik und 109 um die Rechte der Patienten. Und das ist ein guter zusammengestellter Block und wir hoffen nur, dass wir den auch vorstellen dürfen auf dem Bundesparteitag in Bochum. Ja, ich kann euch jetzt schon mal prophezeien, zur Bundestagswahl wird es sicherlich so sein, dass es irgendeinen politischen Gegner gibt, der irgendein Thema finden wird auf dieser Welt, wo sich bisher noch kein Pirat Gedanken zugemacht hat und dann wird uns unterstellt, dass wir kein Konzept haben, chaotisch sind, kein Programm haben und inhaltsleer sind. Das werdet ihr auch mit der, und jetzt darf ich meine Meinung sagen, mit diesen guten Anträgen, die mich überzeugt haben, sicherlich leider auch nicht ändern, aber ihr leistet damit einen entscheidenden Beitrag, so wie viele andere auch. Und dann deswegen wünsche ich euch, dass ihr auf dem Bundesparteitag mit diesen Punkten erfolgreich seid und würde sagen, hoffentlich treffen wir uns im Krähennest auch mal irgendwann wieder. Alles klar, vielen Dank für den Podcast. Schönen Abend euch beiden. Tschüss. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.